Morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. I hope you people enjoying our devotional. Ich hoffe, ihr erfreut euch an unseren Andachten. Isn't it amazing how the passion makes these things so alive? Ist es nicht fantastisch, wie die Passion Dinge so lebendig macht? You know, I'm very thankful that there are people who've gone through the work and make the Bible come alive. Ich bin sehr dankbar, dass Menschen die Arbeit auf sich genommen haben und dadurch die Bibel lebendig machen. So look, we've talked about jealousy. Also, wir sprachen über Eifersucht. Now look what he says now. Schau, was Paulus weiter sagt. He says, love refuses to be jealous when blessing comes to someone else. Liebe weigert sich, eifersüchtig zu sein, wenn ein anderer Segen empfängt. So yesterday we talked a little bit in general about jealousy. Gestern sprachen wir ein wenig über Eifersucht im Allgemeinen. But he talks about a specific kind of jealousy. Aber er spricht über eine bestimmte Art der Eifersucht. How do you feel when the person next to you who doesn't deserve it is more blessed than you? Wie fühlst du dich, wenn die Person neben dir, die es nicht verdient, mehr Segen empfängt als du? That's when true love refuses to be jealous. Dann weigert sich wahre Liebe, eifersüchtig zu sein. Do you know, we need to walk in such love. Wir müssen in solch einer Liebe leben. That when our brother and sister are promoted and we are not, that we rejoice. Dass wir uns freuen, wenn unser Bruder oder unsere Schwester begünstigt wird und wir nicht. When my brother and sisters is more prosperous than me, we rejoice. Wenn mein Bruder oder meine Schwester erfolgreicher ist, dann freuen wir uns. Do you know, if you walk into somebody's place and they are so well and you don't feel joy. Wenn du zu jemandem kommst und der Person geht es so gut, aber du verspürst keine Freude. And you actually feel jealousy. Sondern tatsächlich du fühlst Eifersucht. You have to quickly go to your heart and say, oh my God, I don't even love. Dann musst du schnell in dein Herz gehen und sagen, oh mein Gott, ich liebe gar nicht. We need to fight jealousy on every level. Wir müssen Eifersucht auf jeder Ebene bekämpfen. And then he continues to say, love does not brag about one's achievement, nor inflate its own importance. Dann sagt er weiter, Liebe prahlt nicht mit ihren Errungenschaften und bläht ihre eigene Bedeutung nicht auf. Do you know what really helped me? Weißt du, was mir wirklich geholfen hat? This is one area where I'll be very honest, I really struggled with. Ich bin ganz ehrlich, auf diesem Gebiet hatte ich wirklich zu kämpfen. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. I love to talk about the stuff that God does. Ich liebe es, darüber zu reden, was Gott tut. When I see the power of God flow through me, I get excited like a little kid. Wenn ich sehe, wie die Kraft Gottes durch mich fließt, dann bin ich begeistert wie ein kleines Kind. And then I read this and I thought, oh my God, I'm not allowed to talk about this stuff that happened. Dann las ich das und dachte, oh mein Gott, ich darf gar nicht reden über das, was passiert. And then I was in England about 30 years ago at a conference. Dann war ich vor 30 Jahren auf einer Konferenz in England. And this man of God who was very prophetic, who didn't know anything about me. Und dieser sehr prophetische Mann Gottes, der nichts über mich wusste, he prophesied on me. Weissagte über mir. And he said this. Er sagte folgendes. He said, you will go in and out, in and out. Du wirst ein- und ausgehen, rein und raus. And God will use you powerfully. Und Gott wird dich mächtig gebrauchen. And you will talk about the great things that the Lord has done through you. Und du wirst über die großen Dinge reden, die der Herr durch dich getan hat. You know, and suddenly I realized, plötzlich begriff ich, if whatever happened to you, the Lord did it through you. It's not your own achievement. Was immer der Herr durch dich macht, ist ja sein Werk und nicht deine eigene Errungenschaft. You know, and when people praised me for all the great stuff that happened through me, und wenn Leute mich für all die großartigen Sachen, die durch mich geschahen, lobten, I've learned to do this. Habe ich gelernt, Folgendes zu tun. I smile into their face and say, thank you. Ich lächle ihnen ins Gesicht und sage, danke. But inside of my heart, I immediately say, Lord, thank you, you did a good job. Doch in meinem Herzen sage ich sofort, danke Herr, du hast es so gut gemacht. You know, there's a huge difference if you brag about the great things the Lord did through you. Es gibt einen großen Unterschied, ob du von den Dingen prahlst, die der Herr durch dich tat. Or your own achievement. Oder mit deinen eigenen Leistungen. Because when you brag about your own achievement, you literally inflate your own importance. Denn wenn du mit deinen eigenen Errungenschaften prahlst, dann bläst du faktisch deine eigene Bedeutung auf. Just like Paul said, they inflate their own importance. So wie Paulus sagte, dass sie ihre eigene Wichtigkeit aufblähen. Do you know, even the Bible says that they were all talking about the great things the Lord has done through them. Sogar die Bibel spricht davon, dass sie alle von den großen Dingen erzählten, die der Herr durch sie getan hat. So as long as we always remind ourselves it's Christ working through us, solange wir uns immer wieder daran erinnern, dass es Christus ist, der durch uns wirkt, then we will never brag about anything that we've achieved. Dann werden wir nie mit etwas prahlen, was wir erreicht haben. So remember. Also denk dran. If you inflate your own importance and put on the pedestal the great things you've done. Wenn du deine eigene Wichtigkeit aufbläst und die großen Dinge, die du getan hast, auf ein Podest stellst, you're not walking in love. Dann wandelst du nicht in Liebe. And then he continues to say, weiter sagt er, love does not traffic in shame and disrespect. Liebe agiert nicht mit Beschämung und Geringschätzung. Oh my goodness, how is the church full of this? Meine Güte, wie ist die Gemeinde doch voll davon? Yes, it's full of that. Ja, sie ist voll davon. We respect the people who we think are important leaders, and then the others we disrespect, especially the ones who irritate us. Wir achten die, die wir für wichtige leiten, weiterhalten und die anderen schätzen wir gering, besonders diejenigen, die uns irritieren. We must stop doing that. Wir müssen aufhören, das zu tun. Do you know, a man asked me to come and see him. Ein Mann bat mich darum, ihn zu treffen. I can say this here in devotional because I know millions of people. No, I know hundreds of thousands of people. Ich kann das hier in einer Andacht sagen, denn ich kenne Hunderttausende von Menschen. I mean, people that I've met. Also Leute, die ich traf. So you have no idea who that could be. Du kannst also nicht wissen, wer das sein könnte. But this man, he asked me if I could go and visit him at his office. Dieser Mann fragte also, ob ich ihn in seinem Büro besuchen könnte. And he's a very prominent person. Er ist eine sehr bekannte Person. I mean, in a very, very high position. Also in einer sehr, sehr hohen Position. And as I went to his office, als ich in sein Büro ging, I realized that there's something troubling him. Merkte ich, dass ihn etwas beschäftigte. So he opened his heart to me and just poured it out. Er öffnete sich mir und schüttete sein Herz aus. He is a married man. Er ist ein verheirateter Mann. And he has children. Und er hat Kinder. And he was a pastor. Er war ein Pastor. And he has a position of leadership in the church still. Und hat immer noch eine leitende Position in der Gemeinde. And he said to me, Reinhard, I struggle. Und er sagte, Reinhard, ich kämpfe. I struggle with my sexuality. Ich kämpfe mit meiner Sexualität. And then he told me the sin that he fell into. Er erzählte mir die Sünde, in die er gefallen war. And then he told me something that made me sad. Und dann sagte er mir etwas, was mich traurig machte. He said, one time I went to my pastor and I tried to get help. Er sagte, einmal ging ich zu meinem Pastor und versuchte Hilfe zu bekommen. And in a leadership meeting, my pastor publicly shamed me. Und in einem Leitertreffen stellte mein Pastor mich öffentlich bloß. Because of this sin that I struggled with. Wegen der Sünde, mit der ich kämpfe. Do you know, my heart began to hurt so much. Mein Herz schmerzte so sehr. But the church has done that so much. Die Gemeinde hat das so oft getan. You know, we have just walked and caused people shame and disrespect if they didn't agree with us. Wir haben einfach Schande über Menschen gebracht und sie verachtet, wenn sie nicht mit uns übereinstimmten. Jesus never did that, and if you love, you will never shame other people. Jesus tat das nie, und wenn du liebst, wirst du niemals andere beschämen. You will not disrespect anybody, you will treat everybody with honor. Dann wirst du niemanden geringschätzen, sondern jeden mit Ehre behandeln. See you tomorrow. Bis morgen.